Bisher war Uruguay eines der wenigen Länder, in denen man unbekümmert den Hahn aufdrehen und selbst in der Hauptstadt Montevideo Wasser direkt aus der Leitung trinken konnte. Dieses für die meisten EuropäerInnen ganz selbstverständliche Privileg ist in den meisten lateinamerikanischen Ländern undenkbar und nun auch in Uruguay wohl bald Geschichte. Denn seit 2013 machen in dem kleinen Land am Rio de la Plata regelmäßig Katastrophenmeldungen die Runde. Redes Amigos de la Tierra ist eine umweltpolitische NGO, die sich seit Jahrzehnten für das Recht auf Wasser einsetzt. Maria Selva ist bereits seit 25 Jahren bei Redes aktiv. Sie erklärt die Gründe für die zunehmende Verschmutzung des uruguayischen Trinkwassers. Seit einigen Jahren wird vermehrt Raubbau an der Natur begangen. Die großen Agrarkonzerne sind mit extensivem Sojaanbau und Zellstoffmonokulturen eingestiegen. In den letzten 12 Jahren wurden 2 große Zellulosefabriken in Betrieb genommen. Das hat unserer Umwelt großen Schaden zugefügt. Seit 2004 verzeichnet Uruguay durch den Export von Rohstoffen ein beachtliches Wirtschaftswachstum, welches nicht zuletzt durch die Investitionen multinationaler Konzerne begünstigt wurde. Die linksgerichtete Regierung war stolz auf diese Entwicklung. Sozial, umweltpolitisch und ökologisch hatte sie jedoch fatale Konsequenzen, wie Maria Selva berichtet. Tatsächlich erwarteten wir eine Landreform, doch das Gegenteil war der Fall. Die kleineren Familienbetriebe wurden verdrängt und das Land an große ausländische Konzerne veräußert. Sie begannen, Raps und gentechnisch veränderte Pflanzen anzubauen. Doch welchen Einfluss hatte das auf das Trinkwasser? Durch die Zunahme von Düngemitteln und chemischen Giftstoffen, die durch die ausländischen Konzerne nach Uruguay importiert und hier verwendet wurden, kam es vermehrt zur Algenbildung im Grundwasser. Unsere Organisation Redes hat dazu mehrere Studien veröffentlicht, Statistiken, die zeigen, in welchem Ausmaß die Einfuhr und die Nutzung von Düngemitteln den Phosphor- und Stickstoffgehalt im Boden erhöht. Bei Regen werden diese Giftstoffe dann ins Grundwasser gespült. Die Konzentration ist inzwischen so hoch, dass sie vom natürlichen Kreislauf nicht mehr absorbiert werden kann. Und so entstehen Algen. Im ganzen Land scheint es Fälle von starken Verunreinigungen zu geben. Wir haben uns auf die Spurensuche begeben und trafen Adriana Pascual. Sie wohnt am Paso Picón, zwischen dem Fluss Santa Lucia und anderen wichtigen Wasserressourcen des Landes, in der Provinz Canelones im Süden Uruguays. Diese Region ist besonders stark von der Besprühung der Sojafelder mit Glyphosat betroffen. Die Verwendung von Glyphosat ist in den EU-Staaten stark umstritten. Eine Verlängerung der Zulassung wird es hier wahrscheinlich nicht geben. Das Krebsrisiko sei zu hoch. Adriana Pascual führt bereits seit 2011 eine Klage vor dem Nationalen Institut für Menschenrechte, nachdem ihre Tochter an den Folgen der Giftstoffe erkrankte und Hunde und Zitronenbäume auf ihrem Land verendeten. Sie berichtet. Der Zustand des Wassers ist schlecht. Es stinkt und schmeckt seltsam. Beim Duschen juckt ihr anschließend der Kopf. Es trocknet die Haare aus und macht die Hände spröde. Lässt man das Wasser in einem Gefäß stehen, bildet sich ein klebriger grüner Rand. Diese grünen Algen, von denen Adriana berichtet, sind giftig, weil sie Blausäure enthalten, erklärt sie uns. Durch den daraus resultierenden Sauerstoffmangel kommt es zur sogenannten Eutrophierung. Von Eutrophierung spricht man dann, wenn das Nahrungsangebot in einem Gewässer überschritten ist und daher der Sauerstoffgehalt nicht mehr ausreicht. Dieses führt zu weiterer Algenbildung, zu massivem Fischsterben und schließlich kippen die Gewässer um. Auch im anliegenden Santa Lucia gibt es immer wieder Auseinandersetzungen ums Wasser. Marcus Umpieres ist dort Teil der Wasserkommission, einer Bürgerinitiative, die sich für das Recht auf sauberes Trinkwasser einsetzt. Der Fluss Santa Lucia bildet eine der wichtigsten Wasserressourcen des Landes, insbesondere für die Hauptstadt Montevideo. Marcus Umpieres erklärt die Ziele der Wasserkommission. Wir bestehen darauf, einen besseren Zugang zum bestehenden Datenmaterial zu bekommen. denn es gibt ein Recht auf Informationen. Aber das wird uns verweigert. Wir bekommen einfach nicht alle Wasserwerte der staatlichen Wasserwerke. Und die privaten Konzerne, die für die Verschmutzung des Wassers verantwortlich sind, geben uns überhaupt keine Auskunft. Wie aktuell mit den Wasserressourcen im Land umgegangen wird, darin sieht Markus Umpieres auch eine Verletzung der Menschenrechte. Denn in Uruguay ist bereits seit 2004 das Recht auf Wasser in der Verfassung verankert. Per Volksentscheid wurde Wasser als eine essentielle natürliche Ressource und der Zugang zu sauberem Trinkwasser und einem funktionierenden Abwassersystem als fundamentales Menschenrecht festgelegt. Neben den lateinamerikanischen Ländern Panama, Ecuador und Nicaragua und einigen afrikanischen Ländern ist Uruguay eines der wenigen Länder, die dieses Grundrecht in dieser Form als Menschenrecht schon seit vielen Jahren anerkannt haben. Doch obwohl das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser 2010 auch als UN-Resolution verabschiedet wurde, ist es meistens nicht vor Privatisierung geschützt. Das gilt auch für Uruguay. Zwar ist hier eine Privatisierung von öffentlichen Gütern verfassungsrechtlich generell nicht möglich. Dies wurde bereits 1992 in einem Volksentscheid beschlossen. Trotzdem kam es bereits 2002 in einer uruguayischen Provinz zu einem Teilverkauf der staatlichen Wasserversorgung an ein spanisches Unternehmen. Die Folge waren Höchstpreise für die schlechteste Wasserqualität des ganzen Landes und eine kurzfristige Trinkwasservergiftung durch Kolibakterien während der Hochsaison in einem der wichtigsten touristischen Badeorte des Landes. Empresas privadas transnacionales habían encontrado en el servicio de agua potable y saneamiento un jugoso negocio. Más jugoso aún si manejaban tarifas a su antojo e incumplían sistemáticamente los contratos de obra. Un estado desmantelado dejaba hacer. Zurzeit sieht es auch nicht so aus, als würde sich die jetzige Regierung dafür einsetzen, die Entwicklung zu stoppen. Im Gegenteil. Im März 2016 reichte sie einen Gesetzesentwurf im uruguayischen Parlament ein, der die Teilprivatisierung des Bewässerungssystems generell ermöglicht. Dadurch würde ein bereits geplantes Staudammprojekt legalisiert, welches zurzeit aufgrund der Gesetzeslage auf Eis liegt. Die Folge wäre, dass ein privates Unternehmen das Wasser an die ProduzentInnen der Landwirtschaft weiterverkaufen würde. Maria Selva von der Umweltorganisation Redes. Das Staudammprojekt ist auf 30 Jahre angelegt. Es ist verfassungswidrig, weil nach der uruguayischen Rechtsprechung Wasser ein öffentliches Gut ist. Demnach kann ein privates Unternehmen gar keinen Staudamm bauen und das Wasser verkaufen, da dies eigentlich der Öffentlichkeit gehört. Betroffen von diesem Gesetz sind vor allem die Familienbetriebe, die dann das Wasser teuer kaufen müssten. Noch ist das Gesetz nicht verabschiedet. Zurzeit wird es beim Ministerium für Landwirtschaft und Fischfang geprüft. Entschieden werden soll bis Ende des Jahres. Maria Selva formuliert nachdenklich. Die Frage ist, ob der Mensch die Weisheit besitzt, das Ganze rechtzeitig zu stoppen, bevor eine Regeneration der Natur nicht mehr möglich ist. Ich denke, das ist der Schlüssel.